Der DVRK-Gewichtheber Shin Cheol-beom erkämpfte bei der Gewichtheber-Asienmeisterschaft 2017 Goldmedaillen. An dieser Meisterschaft in Turkmenistan nehmen mehr als 150 Gewichtheberinnen und Heber aus 29 Ländern und Regionen wie der DVRK, Vietnam und Thailand teil. In der Gewichtsklasse 62 Kilogramm belegte der TVRK-Athlet den ersten Platz im Stoßen, den zweiten im Reißen und den ersten in der Gesamtwertung. So bekam er zwei Goldmedaillen und eine Silbermedaille.